Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Wir gehen zählen miteinander von 1 bis 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Wir gehen mit Lund de te save vom a Woch. Mento, Dinsto, Mittwoch, Donnersto, Freito, Somsto, Sundo. Mento, Dinsto, Mittwoch, Donnersto, Freito, Somsto, Sundo. Mento, Dinsto, Mittwoch, Donnersto, Freito, Somsto, Sundo. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Wir gehen mit Land Monatsave vom Jahr. Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember.